1 live. 4. Ich habe mein Mikrofon schon hochgezogen. Seit einiger Zeit schon, erstmal dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 live 4 mit mir, mit Klaus 4. Ich bin ein bisschen überdreht hier im Moment, weil ich wollte gerade sagen, seit einiger Zeit bekomme ich eine ganze Reihe von Tonträgern, die ich hier gerne in der Sendung spiele, in gebranntem CD-Format. Das ist oft regelrecht schwierig für die CD-Spieler, die zu lesen. Die Qualität ist teilweise sehr schlecht. Und der erste Track, mit dem ich heute eigentlich beginnen möchte, der zickt hier gerade ein bisschen rum. Ich habe versucht, das mal in die Reihe zu bekommen und hoffe einfach mal, dass das jetzt klappt. Ich würde nämlich gerne, wie schon vor einer Woche, mit dem Japaner Mocke beginnen und seinem Album Happy Chameleon. Ich teste einfach mal. Sollte das nicht klappen, gehen wir gleich rüber zu Starkey, der eigentlich als zweites kommen sollte. Seht ihr, da tut sich nichts. Also dann, Starkey, mach du es bitte. Mm-hmm. Live 4, ganz kurz zwischendurch, zum Ende hin eines 25-Stunden-Tages, den wir ja heute hier haben, beziehungsweise zu bewältigen haben, will ich es erstmal hier so ein bisschen ruhiger laufen lassen. Ich melde mich in ein paar Minuten hier und sag dann, so entspannt wie es eben geht, was wir hier hören, beziehungsweise gehört haben. Das dürfte fast klar sein, es ist die neue Burial-Nummer aus der 5 Years of Hyperdub Compilation. Be Fly 4. 2562 aus den Niederlanden. Ich höre gerade, wir haben eine ganze Reihe von Sperrungen auf den Straßen im Sektor. Wir hören gleich mal, was da los ist. Und im Anschluss daran sage ich dann auch, was wir hier im Einzelnen gehört haben. Ein Track kommt noch aus Dänemark. Thank you. Stauschau. Um kurz nach 10:30 die A1 Münster Richtung Dortmund ist zwischen Kreuz Münster Süd und Ascheberg wegen Brückenarbeiten bis 4 Uhr am Morgen gesperrt. Da ist eine Umleitung eingerichtet. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Essen Zentrum und Holsterhausen Baustelle 1 Kilometer Stau. Die A40 Duisburg Richtung Venloe ist in Höhe Grenzübergang Strahlen wegen eines Unfalls auf niederländischer Seite im Moment gesperrt. Und zum Schluss noch zwei Staus auf der A44 Kassel Richtung Dortmund. Erstmal zwischen Erwitte Anrüchte und Soest Ost Unfall 4 Kilometer Stau. Und weiter zwischen Kreuzwerl und Kreuz Dortmund-Unna zu voll 6 Kilometer. 1 Live. 4. So, jetzt aber. Mir ist es eigentlich am liebsten, irgendwelche Pannen ereignen sich direkt zu Beginn der Sendung, dann hat man sie möglichst schnell hinter sich, als dass sie dich da inmitten von irgendetwas überfallen und dann stehst du da blöde. Also ich hatte da eine kleine technische Panne zu Beginn, weil der Track, mit dem ich eigentlich beginnen wollte, hier nicht richtig ansprang. Aber ich habe eine sehr schlaue Maßnahme ergriffen. Ich habe ihn in einen anderen CD-Spieler gesteckt und da tat er es dann, sodass auch umgekehrt ein Schuh raus wurde. Wir starteten entsprechend mit Starkey aus Philadelphia, der vor exakt fast einem Jahr sein Ephemeral Exhibits Album herausgebracht hat. Und dann kam der Japaner Mocke, den ich zuletzt schon gespielt habe, der mittlerweile in Berlin lebt und mit Happy Chameleon wirklich ein wunderschönes Album vorlegt, das viele Musiken umspielt, neu interpretiert, die insbesondere in England in den letzten ein, zwei Jahren groß geworden sind, also gut, aber teilweise auch schon länger, Dubstep, neue Formen von Garage oder auch dieser verdrehte Zukunfts-Wonky-Hip-Hop, wie immer man ihn nennen will. Das sind so die Speisen, aus denen Mocke sein Happy Chameleon-Album speist, teilweise auch mit japanischen Spuren. Er ist der Japaner mit Kinderchören, die so typisch japanisch Folklore verströmen. Ist ein wunderschönes Album. Nach Starkey und Mocke kam dann der Brite Point B, der auch das tut, was viele in diesen Monaten tun, nämlich so etwas wie eine neue Interpretation von Dubstep, ein Wegdriften. Ich glaube, das kann man über dieses Jahr 2009 insgesamt sagen, dass viele Leute auf den 140 Beats per Minute, das ist ja so die gängige Dubstep-Geschwindigkeit, da durchaus bleiben, aber sie driften davon, sie nehmen andere Beats, sie gehen verstärkt auch wieder in neue Formen von Garage-Musik. Das halte ich für ein Kennzeichen, wenn man jetzt zum Beispiel nur mal auf Bass, auf Dubstep-Musik schaut. Und Point B liefert da eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit seinem Album Suicide Beauty Spot, aus dem ich einen Titel gespielt habe. Um dann weiterzumachen mit Burial, der vielleicht, einige Leute stellen ja jetzt schon Statistiken oder Rückblicksstatistiken an über die sogenannten ersten 10 Nullerjahre. Ein Jahrzehnt geht ja, wenn man so will, bald zu Ende. Es gibt ja auch Leute, die das anders berechnen. Sei es drum, Burial ist, was die Nullerjahre betrifft, vielleicht eine der größten Überraschungen, eine der beeindruckendsten Neuerungen, was seine Musik betrifft, diese knisternde Post-Garage-Musik, die ganz bewusst auch nicht auf Perfektion setzt, sondern in der Arbeitsweise wie Burial arbeitet, auch immer wieder kleine Fehler beinhaltet, die Burial selber auf seine Unkenntnis zurückführt, was Programmieren am Computer betrifft. Er hat da teilweise sehr altmodische Produktionsweisen, sodass ihm Titel gelegentlich verrutschen, das aber so charmant, dass er sie dabei belässt. Es gibt einen neuen, sozusagen exklusiven Track, der befindet sich auf der Hyperdub Compilation. Hyperdub ist ein Londoner Label, das von Anfang an im Grunde keinen wirklichen True Dubstep praktiziert und inszeniert hat, sondern immerzu andere Wege suchte, weshalb diese 5-Jahres-Compilation, die als Doppel-CD kommt, auch interessant ist. Sie ist teilweise abseitig und sie hat aber auch eine ganze Reihe Tracks, die unterhaltsam sind. Aus meiner Sicht ist das einfach das Optimale, was so eine Doppel-CD-Box 5 Years of Hyperdub leisten kann. Das war der insgesamt 5. Track. Ich habe das bewusst hier mal durchgezählt. Und der 6. eben verklungen, stammt von Tone. Ich hielt Tone zunächst für eine Band. Dann nach dem 3. oder 4. Hören wurde mir klar, verdammt nochmal, du kennst die. Das ist eine Frau. Du hast die vor 2-3 Jahren mal persönlich kennengelernt und mit der auch einen dänischen Kräuterschnaps getrunken, den roten Aalborg nämlich. Ich habe diese Frau namens Tone, die aus Aalborg eben kommt, auf dem dänischen Spot-Festival kennengelernt vor 2-3 Jahren und sah sie da an ihren Keyboards, am Laptop und mit einem Mikrofon, durch das sie wahlweise sang oder aber Altsaxophon spielte oder aber die Melodika. Großartig, was sie da machte, und das neue Album schlägt das, was sie mir damals in die Hand gedrückt hat, noch einmal um Längen. Es ist jetzt gerade herausgekommen. Es heißt Small Arm of Sea, sehr minimalistisch, aber wunderbar, mit wunderbaren Spannungsbögen eben, sodass die Töne oft nicht so statisch nebeneinander stehen, wie das teilweise bei ihrem ersten Album noch zu beobachten war. Small Arm of Sea, das neue Album von Tone, aus dem ich diesen leicht angedappten, mit Melodika inszenierten Track gerade gespielt habe. So viel mal zu den Titeln. Hier kommt ein weiterer aus dem neuen Album von Dinky, das heißt Anemic. We'll be right back. als Live hier. Es mag den einen oder anderen überraschen. Der gerade gehörte Track, wunderschön euphorischer Haustitel, kommt von dem eigentlich durch seine Hip-Hop-Produktion bekannt gewordenen Nicolay und seinem neuen Album City Lights, Volume 2 Shibuya, eine Widmung an den gleichnamigen Stadtteil in Tokio. Hier Monster übercool und trotzdem sehr deep. Eine Club-Beschreibung, wie im Grunde eben auch gehört bei Nicolay. Wenn die Lichter angehen und du auf der Tanzfläche stehst, Shining Lights, das ist Matt Flores aus Düsseldorf, ehemals Gush Collective, jetzt hier zum wiederholten Mal mit dem Sänger aus Amerika, Tari Cooper. It's definitely for my party people because, you know, they feel like me, they feel the same. If you're on the dance floor, you're in the middle, just look up at the crystal ball, look at the shining lights. Feel the energy that's within your body. Touch yourself, but don't get freaky. Feel the spirit around you, feel the air. You can touch it. Definitely for my party people because, you know, they feel like me, they feel the same. If you're on the dance floor, you're in the middle, just look up at the crystal ball, look at the shining lights. Flores hier zusammen mit Tyree Cooper. Das Warp-Label feiert seinen 20-jährigen Geburtstag in diesem Jahr und hat über das Jubiläum hinaus, das ja mit einer üppigen Compilation zelebriert wird, in diesem Jahr auch einige andere Glanzlichter setzen können. Darunter den Briten Bibio, benannt nach einem Köder beim Fliegenfischen, der ein wunderschönes Album herausgebracht hat im Sommer, das so ein bisschen zwischen purem Singer-Songwritertum pendelte und verdrehten, interessant geratenen Hip-Hop-Tracks. Jetzt eine neue EP von Bibio, The Apple and the Tooth, mit Remixen, mit neuen Titeln, darunter dieser zum Beispiel, Bones and Skulls. Ich möchte hier jetzt für einige Minuten mal ganz kurz das... Na, nun geh mal hier. Das, ich habe eine Fliege im Studio. Ja, ich habe Verständnis für die Insekten. Die kommen natürlich jetzt hier ins Warme rein. Also eine Eintagesfliege scheint mir das nicht zu sein. Schlau von dir, dass du hier ins Studio kommst. Hier kann ja eigentlich nichts passieren, weil ich habe überhaupt keine Zeit, dir im Grunde hier groß nachzustellen. Lassen wir sie da, aber ich hatte sie wirklich gerade hier voll vor den Augen und gut, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, da hinten hinter irgendeinem Bildschirm. Ich wollte sagen, ich will das Areal elektronischer Beats kurz verlassen, denn wenn ich heute nicht so zwischendurch mal so schmutzig, zerrigen, sexy Rock'n'Roll gehört hätte zwischen all den Tracks, der Tag wäre mir am Ende vielleicht doch ein bisschen zu lang geworden. Keine Ahnung, was dann passiert wäre. Ich habe hier eine Band, eine amerikanische Band um eine dänische Sängerin Victoria Cecilia. Die Band heißt Gliss, Devotion Implosion. Das Album kommt ziemlich gut. Hier ist mal ein Track daraus. Yeah. 1 Live 4. Ich sag gleich, was wir hier im Einzelnen hören. Picture Plane ist das hier im Hintergrund. Bei 1 Live 4, ich habe einfach mal hier wieder 2, 3, 4 Tracks in einer Linie gespielt. Es ging los, wie gesagt, mit dem amerikanischen, nicht ganz pur amerikanischen Trio Gliss mit der dänischen Sängerin. Devotion Implosion heißt das Album, das natürlich auch Vergleichsmöglichkeiten bietet, zumal Gliss die Band auch schon mit den Ravenettes zum Beispiel, die einem da womöglich in den Sinn kommen werden, die übrigens ein fantastisches neues Album veröffentlicht haben, mit den Ravenettes getourt sind. Nach Gliss kam eine Manchester-Band, The Long Uncut. Das Album Open Hearts erschien vor 2-3 Wochen. Ich finde das ausgesprochen imposant. Eine dreiköpfige Band, die sehr kompakt in ihren Tracks unterwegs ist. Eigentlich so eine Art, wie sie selber auch sagen, fucked up Indie Rockplatte, das ganze Open Hearts, aber womöglich eher versehentlich als gewollt landen sie da mit dem eben gespielten Titel, der heißt Repeated, auch einen Track, den man sich gut und gerne in einem Elektro-DJ-Set vorstellen könnte, wenn es so an die etwas schmutzigen, zerrigen Passagen geht. Finde ich ausgesprochen gelungen. Und im Grunde gilt das auch für die amerikanische Band Apps, die ich da hinterher gespielt habe, die eher so nebenbei auf ihrem Album Climb Up 2-3 Titel hat, die man sehr gut in entsprechende DJ-Sets einbauen könnte. Eigentlich kommt die vierköpfige Band eher aus so Post-Rock-artigen Gefilden, was auf diesem Album hier und da auch noch zu hören ist. Es gibt einige Tracks, die sehr elegisch, sehr romantisierend, könnte man fast sagen, sich so langsam ausbreiten, aber dazwischen so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2-3 echte Stomper, von denen ich einmal gespielt habe. Climb Up, dieses Album von Apps, sehr empfehlenswert, wie auch das komplette Label, das leider viel zu selten mal etwas veröffentlicht. All Tomorrow's Party, so heißt das Label, auf dem zuletzt auch diese überragenden Fuck Buttons veröffentlicht haben. Und gerade haben wir gehört Solid Gold von Picture Plane, dem 24-jährigen Amerikaner Travis Agee, der seinerseits auf diesem Album auch, was den Rest des Materials betrifft, ordentlich wegdriftet von den straighten Beats, wie wir sie hier gerade gehört haben. Das ist so eine Bloody Noise Experience, sehr lärmend das Ganze, die aber hier und da durchaus auch den Dancefloor immer mal wieder im Auge hat. Der nächste Track kommt von zwei Iren, die es schon vor längerer Zeit nach New York verschlagen hat. Man hört das ihrer Musik auch an. So ein bisschen Punk, Disco, manchmal assoziiert man die DFA, LCD Sound System Crew und ähnliche Geschichten. The Glass. Superhero ist ein neuer Track von ihnen. Es gibt wieder die üblichen fast ein halbes Dutzend Remixe. Einer gefällt mir besonders gut, den möchte ich spielen. Hier ist der Bit Thief Remix von Superhero von The Glass. 1-3-4, jetzt mache ich hier einen Rückzieher. Jetzt hat mich doch eine kleine Panne hier inmitten der Show erwischt. Ich hoffe, das ist kein Beinbruch. Das war hier mit Sicherheit nicht The Glass. Ich habe hier einen falschen Regler hochgezogen, bitte entschuldigt. Aber es kommt ja kein Müll raus, sondern einer von drei wirklich richtig guten House-Tracks, die das Hamburger Duo Suki and Windisch jetzt gerade veröffentlicht hat. Die entsprechende EP heißt Elsewhere. Das ist eine coole Sau hier. Quantec, Sven Schienhammer. Ein fantastisches, minimales, man könnte auch sagen faules, so richtig nicht zu viel tun, der Tech-Dub-Album, das Sven Schienhammer jetzt veröffentlicht hat als Quantec. Sein zweites Album, Cauldron Subsidence, so heißt es. Deep-seated. Nothing else. Deep-rooted. Nothing else. Deep-seated. Nothing else. Deep-rooted. Nothing else.

Wir sind hier bei 1 Live 4. Auch in diesem Jahr schlugen die Jubiläen gewissermaßen wieder Purzelbäume. Also keine Missverständnisse hier. Ich bin hier nicht bei einem Jahresrückblick oder so. Aber es bleibt gar nicht aus, dass man gelegentlich darauf hinweist. Auch das Kölner Techno-Label Ware beging seinen 10-jährigen Geburtstag, wie ich mich noch gut entsinne, mit einer formidablen Compilation, auf der neben Labelchef Matthias Schaffhäuser auch dieser Mann, der hier im Hintergrund noch läuft, Sigi Kinder nämlich, eine tragende Rolle spielte bzw. spielt. Und ich entsinne mich noch gut, dass ich seinen Beitrag bzw. Beiträge, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, hier auch bevorzugt aus dieser Compilation gespielt habe. Er hat dieses wunderschöne dubbige Pendel in seinen Tracks. Das gilt auch für die neue, als Doppel-A-Seite daherkommende Maxi von Sigi Kinder, von der ich hier den Titel S-Bomb spiele. Sigi Kinder. Jetzt möchte ich es hier mal ein bisschen cheesy machen. Ich habe zuletzt schon die japanische Doom-Metal-Band Boris hier in völlig anderem Licht, nämlich im remixten Licht, ins Spiel gebracht. Wohlweislich aber diesen House-Remix von Todd Edwards zunächst mal unterlassen, aber mittlerweile finde ich ihn einfach so gut. Wir hören ihn auch oft im Wagen, wenn wir irgendwo hinfahren, und wir fühlen uns da eigentlich ziemlich gut bei. Hier ist Buzz In von Boris in der Todd Edwards-Version. 1Live4, ein wunderschönes Ambient-Dubstep-Album ist das von DFRNT, dem Schotten, das ich hier in den letzten zwei, drei Wochen jetzt wirklich mehrfach gespielt habe, inklusive einiger Remixe, die dieser Doppel-CD angegliedert sind, darunter dieser hier von Idletech, der den Titel Tripped betrifft. Davor habe ich gespielt den Titeltrack des kleinen Zombie-Albums. Klein insofern, als die 8 Tracks jetzt keine gewöhnliche Albumlänge ausmachen, aber schon etwas mehr sind als eine gewöhnliche EP. One Foot Ahead of the Other, so heißt diese EP von Zombie. Bleiben wir einfach bei EP. Dann habe ich noch gespielt Subfocus, ist ein Drum and Bass Produzent aus England, der wie viele andere seines Genres auch auf seinem selbstbetitelten Album Subfocus eben einige stilistische Schlenker macht, unter anderem, wenn man so will, in einer Form von Electro Funky Bassline House, wie wir das eben gehört haben, mit dem Titel Move Higher. Schau mal auf die Uhr, wir haben noch 2 Minuten. Will ich mich ein bisschen beeilen. Hier kommt das neue Album des amerikanischen Duos Themselves. Public Enemy, Bring the Noise. Das werden einige noch im Ohr haben. Hier wird das gewissermaßen neu und frisch interpretiert. Fantastisches Album. Themselves, Crowns Down, das Album. We back to relax on a block called the track. It's windows black and we're racked. And them 10 strong in the hack. Dragon is song. Redactable tags on the wall. It's at mass cast to the laws. Tags strong. Here, balance, fall out. Get it, die right on. Metaphor, let the laws. You never drop off the down. My habit of craft. My whole disco craft. First murmur, last stab. Relentless is rant, chat. My rap gets flickers. With an adept, ready, focus. Under and then we're stretching the edge. Bit all stay talking. My sick and my stand. Listen to the rhythm. Novelist, one eye slime. Pick it. We back with both halves to burp on and last. And no bad, no exile of returns and tide. Just as this ain't all aftermath of the crash. I stack. Motherfucker, guess who's back? Mit Steffi Orbach um Mitternacht. FDP stimmt für Koalitionsvertrag. Grüne kündigen harte Opposition an und das Wetter wird morgen ziemlich grau. Die FDP hat den Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung gebilligt. Auf einem Sonderparteitag bekam das Papier in der Abstimmung eine große Mehrheit. Aus Berlin berichtet Ute Welti. Parteichef Guido Westerwelle bedankte sich für die enorme Unterstützung. Es sei eine tolle Sache, mit so viel Rückenwind die Regierungsarbeit beginnen zu können. Westerwelle betonte, die FDP habe ihre 20 Kernforderungen durchsetzen können. Dazu zählt Westerwelle die Verkürzung der Wehrpflicht, den besseren Schutz der Bürgerrechte und die neue Ausrichtung der Steuer- und Gesundheitspolitik. Die FDP stellt zukünftig 5 Minister. Morgen stimmen auch CDU und CSU über den Koalitionsvertrag ab. Die schwarz-rote Landesregierung in Thüringen steht. Sowohl SPD als auch CDU stimmten auf ihren Parteitagen für den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Bei der CDU fiel der Beschluss einstimmig, bei der SPD stimmten 3/4 der Delegierten für das neue Bündnis. Viele SPD-Mitglieder hätten eine Koalition mit der Linken und den Grünen bevorzugt. Neue Ministerpräsidentin in Thüringen wird die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht. Sie folgt auf Dieter Althaus, der kurz nach der Landtagswahl zurückgetreten war. Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag in Rostock eine harte Opposition gegen die neue Bundesregierung angekündigt. Die Partei kritisierte den Koalitionsvertrag von Union und FDP als unsozial, unbezahlbar und unverbesserlich. Die Grünen kündigten vor allem Proteste gegen die geplante Atompolitik an. Außerdem fordern sie von der Bundesregierung einen Plan zum Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. In der Fußball-Bundesliga hat Schalke zu Hause unentschieden gespielt. Das Spiel gegen den HSV endete 3:3. Schalke-Trainer Felix Magath meint, dass seine Mannschaft noch einiges lernen muss. Genau das Spiel hat es ja heute gezeigt, dass wir noch keine Spitzenmannschaft sind. Dass wir mit Kampf und mit Laufbereitschaft vieles wettmachen können, das wissen wir. Aber um eben auf Dauer vorne zu bleiben, braucht man auch schon noch ein bisschen mehr spielerische Qualität. Bochum musste im eigenen Stadion eine schwere Schlappe einstecken. Die Bochumer verloren gegen Bremen 1:4. Das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Wolfsburg endete torlos. In der zweiten Bundesliga hat Aachen beim Heimspiel gegen Union Berlin eine 1:4 Niederlage kassiert. Oberhausen spielte in Karlsruhe 1:1. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. Morgen wird es zum Teil stark bewölkt. Nördlich der Ruhr und im Sauerland kommen einzelne Schauer runter. Dazu in Mülheim und Löhne höchstens 14 Grad, in Königswinter bis 16. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken bei bis zu 17 Grad. Stauschau. Die A1 Münster Richtung Dortmund ist zwischen Kreuz Münster Süd und Ascheberg wegen Brückenarbeiten bis 4 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist da eingerichtet. Eins live. 4. Okay, ich möchte jetzt weitermachen hier mit einem Album von Marek Hemmann, der mir bisher offen gestanden nicht bekannt war. In Between ist sein neues Album, das auf dem Jena Techno-Label Freude am Tanzen erschienen ist. Etwas auf eine Art beginnt, die mich nicht so auf Anhieb gepackt hat, was die ersten 2-3 Titel betrifft. Dann nimmt das Album aber auf famose Art und Weise wirklich Fahrt auf und wird sehr entertaining. Deshalb gehen wir hier mal in den 5. Track. Da ist er schon ziemlich gut in Form. Inessa heißt er. Hier ist Marek Hemmann. We'll be right back. Marek Hemmern, In Between. Schönen Swing hat die Nummer und wie gesagt, das setzt sich ausgesprochen dynamisch so etwa ab Track 5 auf diesem Album In Between fort. Manchmal ist es für mich eine absolute Qual, elektronische Platten zu hören. Der erste Track ist scheiße, der zweite ist scheiße, der dritte ist dann richtig scheiße. Und irgendwie merkt man, viele Leute, die Tracks machen, vor allen Dingen auf Albumlänge, haben oft überhaupt keine musikalische Substanz. Das schlägt bei elektronischen Musikern aus meiner Sicht stärker durch und wird schneller klar, als das bei Rockbands vielleicht der Fall ist, die vielleicht mit Soundtüfteleien oder mit Schichtungen irgendwas noch verbergen könnten. Wenn du dich reduzierst, und das musst du ja als elektronischer Produzent, du kannst ja nicht mit 20 Akkorden da durch die Nummer gehen, und du wählst die falschen drei Akkorde in falscher Fortschreitung, dann ist der Track schon scheiße, dann ist da im Grunde nicht mehr viel zu retten. Insofern ist das Abhören von elektronischer Musik oft wirklich eine pure Qual. Ich sage das, weil ich hier jetzt endlich zu der Sache komme, die ich schon spielen wollte, dann aber versehentlich hier den falschen Regler hochzog. Wenn ich hier The Glass mit ihrem Titel Superhero im Original spielen würde, dann wäre das echt eine Katastrophe, ein absoluter Runterzieher. Ich verstehe gar nicht, wie man einen solchen beschissenen Song überhaupt machen kann. Vielleicht haben sie es selber gemerkt, die beiden Iren aus New York, und gleich fünffach die Remixmühle anschmeißen lassen. Aber wer sich an diesen Track auch heranmacht, alle scheitern. Bis auf einen, das ist ein Typ namens Bit Thief. Ich kann mich zwar dunkel erinnern, vor längerer Zeit mal Two-Bit Thief gespielt zu haben, aber offensichtlich ist das hier keine personelle Gleichheit. Wie der das schafft, aus dem Track wirklich was richtig Gutes rauszuholen, vielleicht dadurch, dass er Kongas perkussiv damit ins Spiel bringt, ich weiß es nicht, müsste mir den ganzen Scheiß hier nochmal vielleicht 10-mal anhören, um die absoluten Qualitätsmerkmale dieses einen Remixes herauszufiltern. Wir hören entsprechend The Glass mit, jetzt habe ich oft genug hier Scheiße gesagt, mit einer wirklich unspektakulären Nummer. Machen wir es einfach mal von der Seite her. Superhero in einem aber wirklich gelungenen Mix. Beißt die Maus keinen Faden ab. Bit Thief Remix, hier ist er. So, jetzt hören wir noch wirklich. 1 Live 4. Ich war am Stutzen und am Überlegen, ob ich mich jetzt hier schon melde, während die letzten Klavierakkorde hier hart geschlagen werden. Habe ich dann doch ein bisschen gezögert, herausgekommen sind zwei. Und jetzt bin ich aber hier. Die abfälligen Bemerkungen eben in versammelter Form betreffen ausdrücklich nicht diesen Track und das damit verbundene Album Let the Love Flow von Fuck Pony, das jetzt erschienen ist. Hier nämlich leisten die Tracks eine Verdichtung, sie haben Dramaturgie und sie haben originelle Einfälle, wie zum Beispiel dieses manisch gehackte Klavier, das den ganzen Titel im Grunde zieht. Am Ende gesellen sich noch Strings dazu. Ich mag das eigentlich, wenn Titel so eine erzählerische Note bekommen. Orgasm on the Dance Floor Saturday Night, also der Orgasmus auf der Tanzfläche am Samstagabend. Das muss recht schön sein. Ich selber habe ihn dort noch nicht gehabt, deshalb kann ich nur darüber spekulieren, aber schlecht stelle ich es mir nicht unbedingt vor. Fuck Pony, Let the Love Flow. Jay Hayes, der Schweizer, der auch schon seit einiger Zeit in Berlin lebt, Aktivist, Multi-Aktivist in allerlei Hinsicht. Ich will ganz kurz ausholen. Ich habe in meinen ganz frühen Radiotagen irgendwann in den 80er Jahren damals Besuch bekommen von einem Schotten, der etwas bis dahin mir nicht Bekanntes fertiggebracht hat anlässlich seines Studiobesuches. Seine Band spielte abends in einem Club. Es gab eine neue Platte, also die üblichen Motive ins Studio zu gehen. Aber er hatte noch jemanden mitgebracht und nicht etwa seinen Manager oder einen Mitmusiker, sondern einen Nachbarn. Er ist zwar Schotte, aber er hatte eine Bleibe in London und das war sein Londoner Nachbar. Ich entsinne mich noch an dessen Namen. Der Typ hieß Tom. Das hatte ich so noch nicht erlebt und das traf so meinen trockenen westfälischen Humor also wirklich voll auf die 12, dass jemand seinen Nachbarn mit in eine Radiosendung bringt. Der Typ, der das fertiggebracht hatte, war beziehungsweise ist Jock McDonald von der britischen Punkband Bollock Brothers. Und ich muss gestehen, seitdem sind wir eigentlich Freunde. Das hat sich damals so angebahnt und wir haben in all den Jahren, es sind mittlerweile über 20, immer zu engen Kontakt, was für mich oft ganz hilfreich ist, denn Jock ruft häufig an oder mailt mir und erzählt mir immer mal interessante Dinge aus den Kneipen oder den jeweiligen Städten, wo er sich gerade da in Großbritannien rumtreibt. Jetzt vor wenigen Tagen oder in den vergangenen 10 Tagen hat er sich gleich mehrfach wieder immer zu sehr aufgeregt und hektisch gemeldet und war auch teilweise sehr enttäuscht, entrüstet. Grund dafür waren im Grunde zwei Dinge. Er ist natürlich als jemand, der in Glasgow aufgewachsen ist, einem der dort vorhandenen großen Fußballvereine absolut hörig und zugeschrieben. In seinem Fall ist das Celtic Glasgow. Und eben jene Celtics haben in der vergangenen Woche gegen den Hamburger SV im Rahmen der Europa League gespielt und zu Hause auch 1-0 verloren. Das hat Jock als Celtic-Fan weniger aufgeregt, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Fans des Hamburger SV die größtmögliche Provokation fertigbrachten, als sie die schottischen Bars rund um das Stadion besetzten. Sie liefen nämlich in Trikots des für Celtic-Fans verhassten Lokalrivalen Rangers rum. Und das war also natürlich für die Celtic-Fans ein absoluter Stich ins Herz. Das war die eine Sache. Und die zweite Sache, über die er sich empörte, ihm war zu Ohren gekommen, dass es ein italienisches Duo gibt, nämlich die Bloody Beetroots, die sich gelegentlich auch, gerade wenn sie live unterwegs sind, Bollock Brothers nennen, also ebenso wie der Name seiner Band, die ja nun schon seit Anfang der 80er Jahre existiert. Da ist er jetzt also völlig aus dem Häuschen und will dagegen auch in irgendeiner Weise vorgehen. Und die Bloody Beetroots müssen da gegebenenfalls vorsichtig sein, denn ihr Album Romborama, das jetzt vor kurzem erschienen ist, schlägt ja auch gewisse Wellen. Auf diesem Album der Bloody Beetroots, die ich trotz ihrer frevelhaften Namenstäuschung, natürlich sind sie nicht wirklich die Bollock Brothers, obwohl sie sich so ausgeben, aus diesem Album Romborama möchte ich doch mal einen Titel spielen, Awesome nämlich, der die amerikanische, das Duo, wenn ich mich recht entsinne, The Cool Kids featured, das im letzten Jahr ein wirklich hervorragendes Album herausgebracht hat, so einen minimalen, fast ganz auf Beats und Basslines fixierten Hip-Hop hatte ich lange nicht mehr gehört. Der eine oder andere unter euch kann sich vielleicht an dieses Cool Kids Album sogar noch erinnern. Und für mich überraschend tauchen sie hier als Gäste auf. bei den Bloody Beetroots in einem der aus meiner Sicht auch besseren Titel des Albums. Awesome heißt er, und den möchte ich spielen und danach natürlich die True Bollock Brothers hinterher. White on white, two steps on, shorty wop. You can take two steps tall. Pause, don't step on my new Air Jordans. I see you like the model, walk, dance on that. I don't tap, I can do the kid and play on that. School craft and a wop in the baseball bat. New edition, Dougie Fresh with the cabbage patch. Patch on my jacket, meeting the leader of the pack. Pack a lunch, snack, chips, ham sandwich of the bunch. Bunch of y'all in the back, twist my cap to the back. Back to the back of the class for you crabs. Shrimps, lobsters, sharks, crawfish. Mean fastball, you can't get a hit off us. Outfield niggas wanna run up on us. Marshmallows, you might wanna be more cautious. Awesome. We rockin', we tossin'. Tossin'. Flossin'. Awesome. Awesome. Yeah. We rockin', we tossin'. Flossin'. A little bit in the flask, a little bit in the cup. Spill a little on the counter when I'm filling it up. The drill procedures, just follow chill. Will you get me a cup from there, but spare me the Tupperware? Hardly giving toast with that plastic shit. I sit in the chair, the crib. Hey, bizzle like the chisel while you cutting my head. And my niggas puffing and shit. Team ain't no David Ruffin in here. We all down, but ain't nobody ducking in here. The downtown dog catcher, everybody like Mike, hanging like a comma or Mr. Cooper. Super califragilistic. Listen to Southern player Winston. Graduated from district 227, repping the South Subs. Don't nobody show it enough love. It fits like a glove. Leaving alone, can't get the keys to the crib. Walking at home. Thank you. 1 Live 4, gleich vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr zu dem Berliner Trio Pfeilweil, das ich hier mit einem Track aus dem soeben erschienenen Album Blue Sky Well gespielt habe. Zunächst mal, das ist wunderbar, der Amerikaner William Fitzsimmons hier in einer ungewöhnlichen Liedversion. You're dead. Find a way to 1 Live 4. Dieser Mann spielt wirklich ergreifend schöne, sentimentale Folksongs eigentlich. William Fitzsimmons, jetzt erscheint gerade sein neues Album The Sparrow and the Crow, der Spatz und die Krähe. Und zusätzlich ist mir der gerade gehörte Titel als Remix zugespielt worden, der sich in dieser Form natürlich nicht auf dem neuen Album befindet. So This Is Goodbye, der Titel von William Fitzsimmons hier im Markus Ganter Remix, fand ihn aber so schön, wollte den spielen. Und ich denke, für das Album haben wir noch genug Zeit und es wird ja auch anderweitig gespielt. William Fitzsimmons kommt zudem auch in einigen Wochen auf eine ausgedehnte Deutschland-Tournee. Ich habe nach den Bollock Brothers noch eine schwedische Band gespielt, die ich ganz interessant finde. 60s-Pop mischt sich da mit Elektro-Ambitionen. Die Gruppe trägt den vielleicht auf Anhieb merkwürdig erscheinenden Namen Meine kleine Deutsche, ist aber eben, wie gesagt, keine deutsche, sondern eine schwedische Band. Und Before People Forget Sound, das ist das Album, aus dem ich da eben Musik gespielt habe. Und dann kam noch ein Titel, das hatte ich kurz in die Runde geworfen, von Filewile aus Berlin. Blue Sky Well heißt das Album dieser drei, die sich zum Beispiel in Gesellschaft von Robert Koch und einigen wenigen anderen bemühen, in Berlin so etwas wie eine Bassmusik zu konstruieren, die sicherlich verwandtschaftliche Züge trägt mit dem, was wir als Grime oder auch Dubstep kennengelernt haben, die aber auch Ambitionen in Richtung Elektro, Hip-Hop und sogar Techno hat. Die Alben und oft sogar auch die EPs gebärden sich da als relativ unruhig flackernde Baustellen. Oft die Stücke sind nicht unbedingt das, was man jetzt organisch nennen würde, aber ich finde das sehr risikobewusst und spannend, was die entsprechenden Artists machen. Und ich will auch in den nächsten Wochen hier versuchen, sowohl Filewile im Spiel zu halten mit diesem Album, wie auch Robert Koch, der jetzt Ende des Monats Oktober sein neues Album veröffentlichen wird, aus dem ich in der letzten Woche auch schon mal einen Titel gespielt habe. Gut. Ich möchte hier einen Konzerthinweis kurz vor Schluss noch abliefern. Er betrifft die großartige Hope Sandoval, die mit ihrer Band The Warm Inventions für einige wenige Tage nach Deutschland kommt. Und hinter dieser Band verbirgt sich nicht zuletzt ihr fester musikalischer Partner Colm O'Shisok. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Wüsste aber auch nicht, wie ich mich genau schlau machen könnte. Es ist ein isländischer Name. Fest steht, dieser Mann ist Gründungsmitglied als Schlagzeuger von My Bloody Valentine gewesen und nun schon seit geraumer Zeit an der Seite von Hope Sandoval, die im Übrigen am 3. November ein Auftritt im Sektor spielen wird und den spielt sie dann in Köln im Gloria Theater. Ich wiederhole das, am 3. November. Und jetzt hören wir Musik aus dem Through the Devil Softly Album, eben von Hope Sandoval and the Warm Inventions. Your mama left. harborkeeper, keepsake of the spill that you made. Keep your eyes peeled on the bridge that you burn. Never lay your head in the furnace so cold. Pour a hand for the rest of your life. Erlaubt ganz kurz, dass ich hier in dieser Sekunde Tschüss sage. Alles Liebe, alles Gute, vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier vielleicht wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao. Infos.